Good morning, good morning, good morning, our friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. I was thinking whether I should continue in John or go to another book of the Bible. Ich habe überlegt, ob ich mit Johannes weitermache oder zu einem anderen Buch der Bibel gehe. And after thinking, I decided we will take John 16. Und ich habe mich entschieden, Johannes 16 zu nehmen. John is such a very beautiful and rich gospel. Das Johannesevangelium ist so schön und so reichhaltig. So here the Jesus, here look what he's continuing to say. Jesus sagt hier weiter. I've told you this so that you would not surrender to confusion or doubt. Das habe ich euch gesagt, damit ihr euch nicht der Verwirrung und dem Zweifel hingebt. So remember, you have to go back and see what he told them. Erinnere dich daran, du musst schauen, was ihnen zuvor gesagt hatte. You know, and Jesus gave them in the whole context of the previous chapters clear warnings. Jesus gab ihnen im Kontext der vorangegangenen Kapitel eindeutige Warnungen. He told them that the world would hate them. Er sagte ihnen, dass die Welt sie hassen würde. But he's chosen them to be his. Aber er sie erwählt hat, dass sie ihm gehören. You know, he said, don't be confused when all these things happen. Er sagte ihnen, seid nicht irritiert, wenn all das geschieht. I will send you an encourager. Ich werde euch einen Mutmacher schicken. And now here he says, I've told you these things that you would not surrender to confusion or doubt. Und hier sagt ihnen nun, das habe ich euch gesagt, damit ihr euch nicht der Verwirrung und dem Zweifel hingebt. This is an aspect of the prophetic that a lot of people miss. Das ist ein Aspekt des Prophetischen, den viele verpassen. Because when Jesus told them these things, in a sense, it was prophetic messages. Denn als Jesus ihnen das sagte, waren das gewissermaßen prophetische Botschaften. Do you know, and many times I've kind of struggled with what's happening. Oft habe ich damit gehadert, dass das immer wieder passiert. Christians want one more prophecy, one more prophetic word. Dass Christen noch eine Prophetie, noch ein prophetisches Wort wollen. And somehow they have this feeling that if I get one more word, my life's gonna change. Weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass sich dadurch ihr Leben verändern wird. It's almost like, oh, I'm gonna put the prophetic words in a shelf and be happy. Es ist fast, als würden sie die prophetischen Worte ins Regal stellen und dann glücklich sein. I have a whole series of trophies now. I receive 12 prophetic words. Ich habe nun einige Trophäen, weil ich 12 Prophetien bekommen habe. But Jesus said there was a reason why he told them these things. Aber Jesus sagte, dass es einen Grund gab, warum ihnen diese Dinge mitteilte. Every word that we receive, whether be it from the Lord or through a prophetic message, jedes Wort, was wir erhalten, sei es vom Herrn oder durch eine Prophetie, it has a reason. Hat einen Grund. And Jesus tells him, the reason is so that you would not surrender to confusion and doubt. Und Jesus sagt, dass es dazu da ist, dass wir uns nicht der Verwirrung und dem Zweifel ergeben. It's not important how excited you get when you receive the prophetic word. Es ist nicht wichtig, wie begeistert du bist, wenn du ein prophetisches Wort bekommst. What's important is what are you going to do with it when the difficult times come. Wichtig ist, was du damit machst, wenn die schwierigen Zeiten kommen. That's the real question. Das ist die eigentliche Frage. You know, so many people have had prophetic words, have had promises from the Lord. So viele Leute haben Prophetien und Verheißungen vom Herrn erhalten. Or even had warnings. Oder sogar Warnungen. Then, when the difficult time comes, they surrender to confusion and doubt. Aber wenn die schwierigen Zeiten kommen, geben sie sich dem Durcheinander und dem Zweifel hin. The Apostle Paul tells his spiritual son Timothy. Der Apostel Paulus schreibt seinem geistlichen Sohn Timotheus, that he needs to fight the good fight using the prophecies that he received. Dass den guten Kampf kämpfen soll, indem die Prophetien nutzt, die bekommen hat. You know, I personally have a conviction that things are going to get worse. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Dinge schlimmer werden. When I think about this, which I'm very convinced about, wenn ich darüber nachdenke und ich bin mir da sehr sicher, it does not create the slightest sense of confusion or doubt or fear in me. Dann löst das nicht die geringste Verwirrung, Zweifel oder Angst in mir aus. In fact, the opposite. Im Gegenteil. I'm excited that I'm allowed to live through dark times, letting my light shine. Ich bin begeistert, dass ich in dunklen Zeiten leben und mein Licht scheinen lassen darf. And in the times of difficulties, I will not surrender to confusion and doubt. In den Zeiten der Schwierigkeiten werde ich mich nicht dem Wirrwarr und dem Zweifel hingeben. Because I'm going to take what God has said to me and take it seriously. Denn ich werde das nutzen, was Gott mir gesagt hat, und es ernst nehmen. Our hearts get so easily drawn away by these two things, confusion and doubt. Unsere Herzen werden so leicht von Verwirrung und Zweifel auf Abwege gebracht. How can we be confused if we take what God said seriously? Wie können wir verwirrt sein, wenn wir das ernst nehmen, was Gott gesagt hat? You know, confusion is a very dangerous thing and a strong emotion. Verwirrung ist etwas sehr Gefährliches und eine starke Emotion. Because confusion puts us in this state like we're in a fog, we don't know where to go. Denn sie bringt uns in einen Zustand der Umnebelung, dass wir nicht wissen, wohin wir gehen sollen. But look, he says, don't surrender to confusion. Doch schau, er sagt, gebt euch nicht der Verwirrung hin. There is one thing to feel confused, and it's another thing to surrender to confusion. Es ist eine Sache, sich durcheinander zu fühlen, aber eine andere, sich der Verwirrung hinzugeben. The moment the feeling of confusion comes, we take what Jesus said and we say, I will not surrender. Im Moment, in dem Gefühle der Verwirrung kommen, nehmen wir die Worte Jesu und sagen, ich werde mich nicht ergeben. You know, I look at my life and we had to navigate through a lot of confusing moments. Wenn ich auf mein Leben blicke, dann steuerten wir durch etliche verwirrende Momente. And I look back, the moment I surrendered to confusion, I realized, oh my goodness, I'm not going in a good direction. Jedes Mal, wenn ich mich der Verwirrung hingab, bemerkte ich es und sagte, dass ich nicht in diese Richtung gehen will. So I quickly closed my heart and went back to what the Lord told me. Ich verschloss also schnell mein Herz davor und richtete mich wieder auf das, was der Herr mir gesagt hatte. Look, I have the prophetic words written down that the Lord has given me over the last 40 years. Ich habe die prophetischen Worte aufgeschrieben, die der Herr mir in den letzten 40 Jahren gegeben hat. And from time to time, I take them and I go through them. Von Zeit zu Zeit lese ich sie mir durch. Just last week, I went back through prophetic words the Lord has given me about 15 years ago. Erst letzte Woche schaute ich mir ein Wort an, das der Herr mir vor 15 Jahren gegeben hatte. And I said, Lord, I'm going to navigate through, I'm going to stand firm, this is your promise. Und ich sagte, Herr, ich werde hier durchsteuern, ich werde standhaft sein, denn das ist dein Versprechen. So my friend, mein Freund, never surrender to the emotion of confusion or to doubt. Gib dich also niemals dem Gefühl der Verwirrung oder des Zweifels hin. Remember, denk daran, Jesus is the one who has overcome every enemy that you will ever face. Jesus hat jeden Feind überwunden, dem du jemals gegenüberstehen wirst. Do you have to know all the answers in the times of confusion? Musst du in Zeiten der Verwirrung die Antworten wissen? No. Nein. Do you even need to know exactly where you're headed during the time of confusion? Müssen wir überhaupt wissen, wohin wir in Zeiten der Verwirrung steuern? No. Nein. What you must do is not surrender to the emotion of confusion. Was du tun musst, ist, dich nicht dem Gefühl der Verwirrung hinzugeben. The just shall walk by faith and not by sight. Der Gerechte soll im Glauben leben, nicht im Schauen. So there are many, many prophetic words that God has released over the last few years. Es gibt also viele prophetische Worte, die der Herr in den letzten Jahren gegeben hat. And over the last 2 years, I've met so many Christians who've surrendered to confusion and doubt. Und in den letzten beiden Jahren traf ich so viele Christen, die sich der Verwirrung und dem Zweifel hingaben. Because of the difficult times the world has passed through. Wegen der schwierigen Zeiten, die die Welt durchmacht. But in the last 2 years, I've also met a lot of Christians. Aber in den letzten 2 Jahren traf ich auch viele Christen, who've gone through confusing time and they refused to surrender. Die durch verwirrende Zeiten gingen und sich weigerten, sich dem hinzugeben. And they've walked through difficult moments victoriously. Und sie gingen siegreich durch schwierige Momente hindurch. So look at your life right now. Also schau dir genau jetzt dein Leben an. Have you surrendered to confusion? Hast du dich der Verwirrung hin ergeben? If you have, go right back and say no more. Wenn du das getan hast, dann geh jetzt zurück und sage nicht mehr. See you tomorrow. Bis morgen.